Augenblicke wie dieser, wie jetzt gerade, eine schöne Erinnerung. 10 Jahre. Zeit wird alles heilen. Aber was ist, wenn die Zeit selbst die Krankheit ist? Als ob man sich manchmal bücken müsste zum Weiterleben. Leben. Ein Blick genügt doch.